Mündlicher Ausdruck, Aufgabe 1. Sie möchten einen internationalen Studentenausweis beantragen. Deshalb rufen Sie beim Studentenwerk an. Stellen Sie sich vor. Sagen Sie, warum Sie anrufen. Fragen Sie nach Einzelheiten zum internationalen Studentenausweis. Studentenwerk? Wagner am Apparat?